Bitteschön. Okay. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name, ich bin die Assistentin auf dieser Station. Ich möchte mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Wenn Sie etwas nicht verstanden haben, können Sie bitte sagen Sie mir Bescheid. Sind Sie damit Okay, einverstanden? ja. Ja, klar. Ja, sehr gut. Können Sie bitte mir sagen, wie heißen Sie? Ich heiße Anna Kehl. Anna Kehl. Frau Kehl, können Sie bitte Ihren Namen und Nachnamen buchstabieren? Ja, der Langsam Vorname, buchstabieren. einfach A Doppel N A. Und der Familienname ist K E H L. Ja, wunderbar. Frau Anna, Frau Kehl, zunächst, ich möchte persönliche Daten sammeln. Danach werden wir über Ihren aktuellen Beschwerden sprechen. Okay. In Ordnung? Ja, wunderbar. Wie alt sind Sie, Frau Kate, oder wie jung sind Sie? Darf ich fragen? 67 Jahre. 67 Jahre. Okay, wann sind Sie genau geboren? Am 9.7.56. 56? 50. 50. Ja, okay. So, Frau Kehl, können Sie bitte mir sagen, wie groß und wie schwer sind Ich bin 1,68 Meter und ich wiege so 79 Kilo. 79 Kilo. Okay, wunderbar. Frau Kehl, was führt Sie zu uns? Ja, ich habe solche kräftigen Schmerzen so oben im Bauch. Und also ich habe mich auch schon übergeben und mir ist richtig schlecht. Und das ist eigentlich ziemlich plötzlich jetzt gekommen. Und die Schmerzen werden also immer schlimmer statt besser. Okay, Sie haben gesagt, Sie sich übergeben. Wie viel Mal Ja. und seit wann können Sie bitte mir sagen? Ja, ich habe, also das ist eigentlich der Grund, weshalb ich komme, weil ich mich auch übergeben musste. Und zwar, das ist jetzt heute gewesen, dass ich zweimal mich übergeben musste. Und gestern ist mir aufgefallen, dass mein Stuhlgang ganz komisch aussieht. Das sah so ganz dunkel aus. Und also, eigentlich habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen schon seit Tagen. Aber jetzt wird das immer schlimmer. Und ganz schlimm ist es eigentlich nach dem Essen. Dann habe ich richtig heftige Schmerzen. Ja, okay. Etwas bestimmte Essen oder zum Beispiel, was Eigentlich ist haben es Sie heute egal, meine gegessen? ich, weil mir so schlecht ist, habe ich eigentlich schon nicht so viel gegessen, aber also so, was weiß ich, normales Brot oder Gemüse und Kartoffeln oder so, boah, hinterher wird es immer schlimmer. Okay. Frau Kehl, darf ich fragen? Sie haben gesagt, Ihre Beschwerden plötzlich heute angefangen. Wann genau haben die Schmerzen angefangen? Also die Schmerzen haben schon länger angefangen, aber jetzt sind sie plötzlich schlechter geworden, ne? Also Ja, seit wann? so ein bisschen Bauchweh habe ich schon seit Tagen, aber da habe ich halt gedacht, ich habe was Verkehrtes gegessen oder so. Aber jetzt ist es eben mit einmal so schlimm geworden. Und eben als dann auch noch dieses Übergeben dazu kam und als dann der Stuhlgang so merkwürdig aussah. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich doch mal zu Ihnen kommen. Ja, Sie haben sehr gut gemacht, eine sehr gute Entscheidung gemacht. Frau Kehl, Sie haben auch, Ihnen ist übel, richtig? Ja, schlecht ist mir Auch ganz seit ein paar furchtbar. Tagen? Das ist jetzt eigentlich Auch seit, vermehrt so seit 2 Tagen, ja. ja, okay. So, seit 2 Tagen können Sie mir sagen, Sie haben ähnliche Beschwerden, oder? Also, wie gesagt, seit 2 Tagen fällt mir das auf, dass das schlechter wird. Oder mehr. Ja, okay, ist Ja, okay. das ist Seit das Gleiche wie wann mehr. haben Sie, ja, Bitte? seit wann haben Sie ähnliche Beschwerden? Seit wann haben Sie ähnliche Beschwerden? Seit 2 Tagen oder vielleicht mehr? Nee, seit 2 Tagen ist das schlechter geworden, ja, genau. Okay, so schlechter geworden, aber seit wann haben Sie ähnliche Beschwerden? Ach so, ja, diese Bauchschmerzen habe ich jetzt eigentlich seit, ja, vielleicht 2 Wochen oder so. Okay, Aber ich da bin verstehe. ich halt nicht zum Arzt gegangen, weil ich gedacht habe, es geht schon wieder weg. Aber es wird gar nicht besser. Okay, es ist nicht immer da. Es ist, können wir sagen, anfallsartig. Nee, eigentlich ist es schon dauerhaft. Dauerhaft. Ja, okay, so seit 2 Tagen dauerhaft, oder? Seit 2 Tagen ist immer da, richtig? So, okay, so wie stark ist diese Schmerzen, Frau Kiel, in einer Schmerzskala 0 bis 10, wobei 0 keine Schmerzen und 10 sehr starke Schmerzen entspricht? Oh, also inzwischen würde ich schon sagen, also zwischen 5 und 10, also bei 7 vielleicht. Zwischen 5 bis 7, richtig? Nein, also ich würde sagen bei 7. Also schon, ich habe überlegt, also es ist über der Hälfte jedenfalls, aber da so in der Mitte, also bei Ja. 7 würde ich sagen. Und Ja, was ich komisch verstehe, ist, es tut mir leid. nachdem ich mich übergeben habe, habe ich das Gefühl, boah, da geht es mir ein kleines bisschen besser. Oh, wunderbar, wunderbar. So, ein bisschen erleichtert. Ja, okay. So, es ist immer, Sie haben gesagt, die Schmerzen ist dauerhaft, ist immer wie 7 oder es ist wie wellenförmig, manchmal 5, manchmal 6 oder wie können Ja, wir also. beschreiben? Ich würde schon, also wie gesagt, kurz direkt, wenn ich mich übergeben habe, sind die Schmerzen ein bisschen besser, sind sie vielleicht bei 6 oder 5, aber sonst würde ich schon sagen, dass die bei 7 sind, also jetzt seit gestern. Seit gestern. Okay, so früher, Sie haben gesagt, Sie haben ähnliche Beschwerden seit circa 2 Wochen. Ja, Wie das halt, da war das noch stark? nicht so schlimm, sonst wäre ich ja eher Ja. gekommen. Ne? Okay, ich verstehe. So, Frau Kehl, haben Sie die Atemweg? Was habe ich? Luftnot. Haben Sie Luftnot? Luftnot habe ich nicht. Ich Atemlos, muss so ein ja, bisschen Atem, husten. Entschuldigung. Ich muss so ein bisschen Ah, husten. Sie Also, haben Husten. ja, da kommt aber nichts raus. Und ich bin auch nicht erkältet. Okay, so jetzt ist diese Husten mit Auswurf oder trocken? Nee, da kommt nichts raus. So trocken. Okay, so Sie haben keine Atemnot. Nee. Strahlen die Schmerzen irgendwo hinaus, Frau Kegel? Nee, das ist alles hier oben so auf den Bauch beschränkt. Okay, linke Seite, rechte Seite oder Nö, ganz in der oben, Mitte. überhaupt? Ich würde Mitte. sagen, in der Mitte. Okay. Haben Sie, außer Essen, haben Sie etwas bemerkt, die Ihnen Beschwerden verschlechtert sind? Vielleicht Belastung oder Ja, ich habe jetzt die Tage nicht mehr viel gemacht, weil es mir einfach nicht gut Treppe ging, weil steigen ich mich so oder? schlapp gefühlt habe. Dann habe ich halt nur so rumgesessen, ein bisschen die Füße hochgelegt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, also insbesondere nach dem Essen war es schlechter. Ja, okay. So, Frau Kehl, haben Sie etwas anderes Beschwerden? Fieber? Haben Sie Fieber vielleicht? Also ich fühle mich ein bisschen heiß, ja, aber ich habe jetzt nicht Haben Sie? gemessen. Ja, Fieber ist hoch, aber nicht gemessen. Seit wann haben Sie Fieber? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe ja nicht gemessen, aber jetzt, wenn Sie mich so fragen, habe ich das Gefühl, dass mir so ein bisschen heiß ist, ja. Ja, Sie haben jetzt bemerkt. Aha, okay, so, Frau Kiel, haben Sie Probleme mit Schulgang oder beim Wasserlassen? Naja, im Augenblick habe ich natürlich schon Probleme mit dem Stuhl. Ich sagte ja, dass das so komisch aussieht. Aber sonst, normalerweise, na gut, muss manchmal nachts auf die Toilette. Ja, aber sonst geht das wohl. Okay, seit wann müssen Sie nachts auf die Toilette Ach, gehen? schon lange, schon viele Jahre. Ja, einmal in der Nacht meistens. Ja, okay, ich verstehe. Also, so, okay, Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Haben Sie Probleme mit Stuhlgang auch oder Verstopfung im Meier oder Normalerweise Durchfall? nicht. Durchfall oder Verstopfung habe ich nicht. Aber wie gesagt, mir ist aufgefallen, dass das so komisch aussieht. Was komisch aussieht, Dass er so Frau dunkel Kind, ist, der tut mir Stuhlgang. leid. Aha, okay. Ja, Sie haben mir gesagt. Wie rot oder schwarz? Dann eher fast schwarz. Schwarz. Seit wann? Ja, seit gestern. Seit gestern. Aha, okay. Frau Kiel, haben Sie Appetitlosigkeit? Ja, im Augenblick brauche ich nicht viel zu essen. Es schmeckt mir überhaupt nichts. Sie haben Weil ich diese Appetitlosigkeit? Bauchschmerzen habe, ne? Ja, wegen Bauchschmerzen. Aha. Auch seit 2 Tagen, oder? Ja, eigentlich schon ein bisschen länger, dass ich eigentlich nicht so richtig gerne esse, ja. Aber ich habe das auch auf die Wärme geschoben. Ne, es waren jetzt auch warme Tage und dann, ja, da hat man halt nicht so viel Hunger. Ja, okay, ich verstehe. So, haben Sie Gewichtsveränderung bemerkt in der Ja, letzten was ich Zeit? gemerkt habe, ich habe in den letzten Monaten, aber also jetzt nicht kurzfristig, habe ich ein bisschen zugenommen. Ich muss wegen meiner Arthritis, ich habe so eine rheumatische Arthritis und da muss ich Cortison nehmen. Und da habe ich das Gefühl, dass ich jetzt mit einmal zunehme, dass ich so Wasser einlagere. Aha, so okay. So, Sie haben Wasseranlage. Wo genau? Ich weiß nicht, habe so das Gefühl, dass ich eben schwerer bin und dass ich im Gesicht geschwollen bin und an den Händen und an den Füßen und am Bauch und überall. Okay, überall. Okay, ich verstehe. Ja, nein, Frau Kiel. Okay. So, Frau Kiel. Haben Sie vielleicht Schlafstörungen, oder? Ja, jetzt, also die letzten Nächte habe ich nicht so gut geschlafen mit den Bauchschmerzen. Und dann habe ich mich auch jetzt endlich aufgemacht zu Ihnen, weil mir das alles ein bisschen unheimlich war. Ja, ich verstehe. So, Frau Kehl, haben Sie Kribbel oder Taubheit gefühlt? Was habe ich? Kribbelgefühl oder Taubheitsgefühl. Wo habe ich das? In irgendwelche im Körper, Im Regionen. Körper habe ich kein Kribbeln oder Taubheitsgefühl, nein. Okay. Ja, Taubheitsgefühl. Okay, gut. Haben Sie andere Beschwerden, vielleicht Frau Kehl, von denen ich wissen soll? Ja, ich habe Ihnen doch jetzt eigentlich alles gesagt, was mir, also ja, also ich hab diese Bauchschmerzen, ich musste mich übergeben, mir ist schlecht, es schmeckt mir nicht. So, waren Sie, ja, ich verstehe. Waren Sie schon einmal beim Hausarzt gewesen wegen dieser Jetzt wegen Beschwerden? dieser Sache nicht, nein, nein, nein. Da bin ich jetzt direkt gekommen, weil das mit einmal so schlimm geworden ist. Ja. Haben Sie irgendwelche Medikamente eingenommen wegen dieser Schmerzen? Nein, ich hab mal versucht, dass ich ein bisschen Tee trinke und habe mir mal eine Wärmflasche aufgelegt, aber das hat alles nichts geholfen. Ja, okay, so. Nicht geholfen. Okay, so, ich verstehe. Frau Kehl, Sie haben gesagt, Sie haben rheumatische Arthritis, richtig? Seit wann? Oh, das hat man vor 10 Jahren festgestellt. Rund 10 Jahren, okay. Haben Sie andere Erkrankungen auch oder nur das? Ja, ein bisschen hohen Blutdruck habe ich auch. Okay, seit wann? Ja, das hat man auch so vor 10 Jahren, hat man mich mal auf den Kopf gestellt und da hat man das alles festgestellt. Ja, okay, ich verstehe. Haben Sie andere Beschwerden, Vorerkrankungen auch oder diese zwei? Ja. Nee, also diese Rheuma-Geschichte und der Bluthochdruck. Also Rheuma ist extrem unangenehm, also diese Arthritis, ne? Ja, natürlich, ja, ich verstehe. So, Sie nehmen Cortisol. Ich nehme Wissen ja Sie, wie Prednisolon. heißt Prednisolon nehme ich, Prednison, ne? ja. Wie viel Milligramm und wie viel mal pro Tag? Das sind 15 Milligramm und nehme ich eine morgens. Morgens, okay, einmal morgens. Nehmen Sie irgendwelche andere Medikamente Ja, auch Captopril ein nehme oder ich noch. nur Cortisol? Oh, Captopril nehme ich okay. noch Wie wegen viel des Milligramm? Blutdrucks. Da steht Okay, wie viel Milligramm? 25 drauf. Dann nehme ich eine morgens, eine abends. Ja, okay. Okay, verstehe. So, wurden Sie schon einmal operiert, Frau Kiel? Ja, ich hatte mal, ach, das ist aber schon Ewigkeiten her. Ich wurde mal am Knie operiert, da hatte ich einen Kreuzbandriss. Das ist, da war ich 18. Also sehr lange her. Sie waren 18. Ja, okay. Welche Knie? Welche Seite? Das rechte Knie. Rechte Knie. So, warum Sie haben, Sie wurden operiert? Bitte? Was passiert? Warum wurden Sie operiert? Ich hatte einen Kreuzbandriss. Aha, okay. Bahn Riss, ja, okay, verstehe. So, andere Operationen auch? Nee, sonst bin ich nicht operiert worden. Ja, okay. Irgendwelche Komplikationen aufgetreten oder Damals? Komplikationen? Nee, Das nicht, dass ich war wüsste. Komplikationen. Alles okay. Ja, okay. Keine Komplikationen, noch sehr gut. So, Frau Kate, sind Sie allergisch? Na, soviel ich Nicht bei weiß, Ihnen habe ich keine irgendwelche Allergien Allergien. bekannt? Nee, also Ja, bisher wunderbar. ist nichts Haben bekannt. Ja, ich verstehe. So, haben Sie Unverträglichkeiten? Was habe ich? Unverträglichkeiten. Unverträglichkeiten? Nein, Ja. ich eigentlich kann nicht alles, aber jetzt Die natürlich gerade kein Laktoseintoleranz, Essen. oder? Aber also Ja, ich habe jetzt nichts, was ich nicht essen darf oder so. ja, okay, ich verstehe. So, Frau Kehl, brauchen Sie? Ja, rauchen tue ich schon ziemlich lange, ja. Ja, was, wie viel rauchen Sie und seit wann? Ja, ich rauche so ein Päckchen am Tag seit 30 Jahren. Ein Packung, meinen Sie? Ja, Entschuldigung, seit 20 Seit Jahren? 30 Jahren. Seit 30 Jahren, okay. So, das ist so viel, ich empfehle Ihnen. Ja. Ich empfehle Ihnen Nikotin, Karenz. Ja, so, Frau Kiel, vielleicht trinken Sie Alkohol? Alkohol. Ja, Ja. abends trinken wir oft mal ein Glas Wein, ja. Täglich? Nein, aber vielleicht so drei, viermal in der Woche, jeden zweiten Tag. Drei, viermal pro Woche. Okay, eine gewisse Wahl. Okay, Frau Kiel, bitte nehmen Sie nichts persönlich, das ist eine standardmäßige Frage. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Mit Drogen habe ich keinen Kontakt, nein. Ja, wunderbar. Okay. So, Frau Kiel, darf ich fragen, sind Sie verheiratet? Ich bin verheiratet, ja. Ja, okay. Haben Sie Kinder? Ja, die sind jetzt schon erwachsen, aber ja, ich hatte zwei Kinder, ja. Sie sind gesund? Die sind gesund, ja. Ja, wunderbar. So, was machen Sie beruflich, Frau Ich Kiel? bin Hausfrau. Sie sind Hausfrau. Okay. Kann ich fragen, ist bei Ihren Eltern irgendwelche Erkrankungen bekannt? Eltern oder Ja, wenn es, falls Sie also haben, Geschwister? mein Vater ist verstorben, der hatte in hohem Alter einen Herzinfarkt und Ja, man meine leidet. Mutter, die lebt noch hochbetagt, aber die ist natürlich altersbedingt, ist auch nicht mehr fit, ne? Okay, so, okay, hat sie irgendwelche Erkrankungen auch, Ich nicht, oder? dass ich wüsste. Vielleicht hat sie ein bisschen Ja, also. Bluthochdruck oder vielleicht hat sie auch ein bisschen Diabetes, aber also das ist nicht, dass sie jetzt viele Medikamente nehmen muss oder so. Ja, ich verstehe. So, wie alt war ihr Vater, Frau Kehl, wenn sie ist gestorben? Wenn sie gestorben ist. Mein Vater, als Wissen er Sie? gestorben ist, der war 82. Ja. 82, so, okay, mein Beileid. Frau Kehl, haben Sie Geschwister? Ja, ich habe zwei Brüder. Sind Sie gesund? Die Brüder, ja, also so viel ich weiß, Sie ja, sind so viel ganz Kontakt gesund. haben wir nicht. Ja. Ja, wunderbar. Nicht so viel Kontakt. Okay, darf ich fragen, Frau Kehl, Sie haben gesagt Husten. Seit wann haben Sie Husten? Ach, das habe ich, glaube ich, schon lange. Ich würde sagen, bestimmt schon 6 Wochen, dass ich immer so ein bisschen hüsteln muss, ja. Ja, okay, so seit 6 Wochen, Sie haben Husten. Ja, Frau Kehl, ich bin fertig mit meinen Fragen. Haben Sie irgendwelche Fragen an mich? Naja, also die Frage ist jetzt natürlich, was machen Sie gegen meine Schmerzen? Was kann man dagegen tun? Und woher kommt es, dass das mit einmal solche Schmerzen sind? Ja, es ist mir so leid, ja. Jetzt, Frau Kehl, ich möchte Sie körperlich untersuchen. Und ein bisschen Blut abnehmen. Ja, ich meine, ein paar andere Untersuchungen durchführen. Ich möchte. Danach, ich werde Ihnen etwas sagen, ein bisschen mehr Danach können Sie mir Ihnen dann mehr sagen. sagen, nach den Untersuchungen. Ja, Nach danach, den ja, danach, ich kann Ihnen den mehr sagen. Untersuchungen Ja. können Sie mir mehr sagen. Okay, ja, gut. Genau. Und Okay. sind das denn jetzt irgendwie schmerzhafte Untersuchungen, die Sie mit mir machen? Nein, gar nicht. Ja, es ist nicht schmerzhaft. Nur, ja, ich habe gesagt, ich werde Ihnen Blut abnehmen. Ich hoffe, Sie haben keine Angst wegen Nadeln. Naja, einmal Nur pieksen ist nicht das. so schlimm, ja. Ja, einmal. Und danach ich möchte eine Bauch-Ultraschall durchführen. Es dauert ca. 10 Minuten, total schmerzlos, risikofrei Verfahren mit Ultraschall. Wir können Ihre Bauchorgane Ja, das beurteilen. klingt vernünftig, ja. Und ja. Okay, Und gut. ja, ich möchte Sie untersuchen, körperlich untersuchen, Ihre Lungen und Hals abhören und Ja, klar. Ihren Bauch tasten. Ja, körperliche Untersuchung, ich meine. Haben Sie andere Fragen an mich? Okay. Nö, dann warte ich jetzt hier auf Sie, oder? Ja, genau, bitte warten Sie Alles klar. hier mich. Gut. Wenn wir brauchen mehr Untersuchungen, wir werden Ihnen Bescheid sagen. Ja, Okay? super. Okay. Ja, Dankeschön. danke schön. Haben Kolleginnen, Kollegen andere Fragen? Ich habe ein paar Fragen. Oh, gleich mehrere. Ja, dann hören wir mal. Guten Abend, Frau Kiel. Hallo. Haben Sie Magenschutztablette eingenommen wegen dieser Prednisolon-Tablette? Nein. Weiß gar nicht, was Magenschutz ist. Ah, okay, ich meine wie Pantoprazol Nee, oder nee, ich habe nur Antacid. diese, nur was ich gesagt habe, diese Tabletten nehme ich. Also da ist ja kein Magenschutz dabei. Nein. Okay, und nehmen Sie wegen der Gelenkschmerzen nur Prednison oder manchmal auch Ibuprofen oder Diclofenac? Diclofenac nehme ich manchmal noch, ja. Diclofenac nehmen Sie, okay. Und haben Sie früher Sodbrennen oder saures Aufstoßen auch? Das ist mir eigentlich nicht aufgefallen, kann ich mich nicht erinnern. Trinken Sie viel Kaffee? Also, ja, vielleicht so 3 Tassen am Tag. Morgens 2 und nachmittags nochmal eine. Okay, ich verstehe. Ist Ihnen Hautfarbveränderungen aufgefallen? So wie gelbe Augen? Nee, das habe ich jetzt nicht bemerkt. Okay. Und Sie haben gesagt, dass Sie zweimal heute Morgen übergeben müsste. Ja, das Wie war gar sah nicht so. aus diese Erbrechen, dieses? Ja, also das sah nicht so schön aus. Das waren natürlich Essensreste und dann so gelbliches Zeug. Da war aber auch so ein bisschen blutiger Schleim mit dabei. Ja, okay, ich verstehe. Und leiden Sie unter Herzrasen oder Herzstolpern? Ich glaube nicht. Ich glaube, mein Puls ist ganz normal. Ich kontrolliere Okay. das nicht so oft. Okay, vielen Dank. Das war's. Okay, danke. fühlen Sie sich müde oder schwindel? Müde fühle ich mich schon, so schlapp, ja. Aber Besonders seit 2 Tagen. bitte? Ja, besonders seit 2 Tagen. Also normalerweise eigentlich nicht. Aber jetzt in diesen Tagen fühle ich mich wirklich schlapp. Und Schwindel auch? bitte? Schwindel auch? Nee, schwindel ich nicht. Das würde ich Okay. nicht sagen. Nee. Okay. Danke. Noch andere? Ich habe eine Frage. Können Sie Dişmerzin genel beschreiben? Sind Sie eher dumpf, stekend, brennend und so Ich weiter? würde die eher als dumpf bezeichnen, ja. So als drückend dumpf, ja. Dankeschön. Aber eben sehr heftig, ne? Ihr Schmerzen, zum Beispiel nach dem Essen, sind plötzlich angefangen oder şey, aufgetreten oder? Also nach dem Essen verschlechtern sie sich? Ja, Sie, verschlechtern. ja, aber sie haben natürlich irgendwann mal schleichend angefangen. Ja, man merkt Okay. ja nicht sofort, also man merkt damit einmal, oh, jetzt tut es aber irgendwie weh. Und dann merkt man, dass das immer schlimmer wird. Ne? Und jetzt ist es eben so, dass es so besonders schlecht ist direkt nach dem Essen. Und als ich dann jetzt heute Morgen mich übergeben habe, hatte ich das Gefühl, ach, jetzt ist ein bisschen Ruhe. Na, jetzt ist es ein klein bisschen besser. Und als ich dann aber wieder versucht habe, was zu essen, war es wieder schlechter. Ne? Dankeschön. Können wir als Gespräch anfangen? Ich denke, keine Fragen. Können wir? Ja, natürlich. Ich bin fertig. Ja, von mir aus immer. Ja, ich Bitteschön. muss nichts arbeiten dabei. Ja. Ja, okay. So, hallo, Frau Oberärztin. Ich habe eine Neuaufnahme, eine neue Patientin aufgenommen. Ich möchte Ihnen vorstellen, haben Sie Zeit für mich? Ja, natürlich. Ja, Frau Kehl, 67-jährige Patientin, hat sich bei uns wegen plötzlich aufgetretener Oberbauchschmerzen. Ja, sie hat nicht besonders seit wann. Danach, sie hat mir gesagt, seit 2 Tagen ähnliche Beschwerden. Aber eigentlich, sie hat, es tut mir so leid. Ich muss alle Patientendaten sagen. Ja, sie ist 67 Jahre alt, geboren am 9.17.1956, 1,68 Meter groß. 79 Kilogramm schwer. Sie hat sich bei uns wegen plötzlich aufgetretener Oberbauchschmerzen Mitte vorgestellt. Sie haben einige Beschwerden seit 2 Wochen, aber die Schmerzen haben sich im Verlauf der Zeit verschlechtert, besonders letzte 2 Tagen Seit den und letzten 2 Tagen, heute. okay. seit den letzten 2 Tagen. Heute sie hat zweimal sich übergeben. Wie nennen wir das? Fachbegriff? Emesis. Ja, zweimal Emesis. Emesis. Ja. Okay, es sind Reste und blutig. Wie nennen wir Ja, das auch dann? blutig und es, ja, Hämatemes. Ja, Hämatemesis, Ja, genau. aber wir müssen bestätigen. Ja, Ja, das vielleicht. muss man checken. Aha. Die Schmerzen sind dumpf, drückend. Übelkeit auch seit Strahlen die zwei Schmerzen Tagen. aus? Strahlen die Schmerzen Nein, aus? keine Du Ausstrahlung. Nein, beschreibst keine keine Ausstrahlung. Ausstrahlung, okay. Aha. Die Schmerzintensität liege 7 von 10 auf der Schmerzskala. Übergeben, ja, ich meine, Emesis hat die Beschwerden erleichtert. Ah, okay. Aha. Nach dem Emesis Schmerzintensität liege bei 6 von 10. Patienten haben seit circa 6 Wochen Husten, kein Auswurf. Die Frage nach Stuhl hat dunkel geworden. Der Sie Stuhl ist haben dunkel geworden. Wie nennen wir das? Ja, ich Entschuldigung, ich habe nicht gefragt, ist es es ist schwarz, oder, deswegen wir können Ja, sagen also? Melena, Melena. Ja, genau. Aha, Seit wann hat sie Milena? seit gestern. Ja, genau, also seit 2 Tagen, ne? Aha, sie habe Nokturie seit vielen Jahren. Einmal Pro pro Nacht. Nacht, ja, sie muss auf die Toilette, und habe Appetitlosigkeit wegen Bauchschmerzen seit gestern, Jetzt, ja, klar. ja, und hat Ödem bezeichnet. Ja, in alle Körperregionen, eben besonders in Gesicht, Hand, Bauch, überall. Habe Schlafstörungen wegen Schmerzen. Woher, was beschreibt sie mit dem Ödem? Ja, Wasseranlagerung im Gesicht, Hand, Bauch, Ja, überall. aber da hat sie ja was dazu gesagt. Entschuldigung, können Sie bitte mir Also was hat die sagen? Ich bin Patientin nicht gesagt? sicher. Gibt es eine Ursache für diese Wassereinlagerung? Was vermutet sie denn? Aha, ja, sie hat gesagt, vielleicht gegen rheumatoide Arthritis. Sie nehme Prednison ein. Sie hat gesagt, vielleicht wegen das. Ja, also ne, das sei die Ursache, das Die sei die, sie glaubt, das ist die Ursache, ne, dass das Cortison sie so aufschwemmt. Okay. Ja, genau, ja. Ja, sie fühlt sich fiebrig, aber sie hat nicht angemessen. Sie hat nicht gemessen. Ja, nicht gemessen. Eigentlich hat gesagt, gerade bemerkt. Fragen nach Kribbelgefühl, Taubheitgefühl wurden verneint. Ja, und ja, Müdigkeit seit 2 Tagen, habe Müdigkeit seit 2 Tagen. Ja, auch Schmerzen sind postprandial. Am meisten treten nach dem Essen auf. Ja, das sagten Sie. Okay. Ja, vor Erkrankungen, die Patientin leidet an rheumatoide Arthritis seit 10 Jahren, nehme Prednison 15 Milligramm einmal pro Tag dagegen. Und Hatte die Lipertonie seit 10 Jahren auch nehme Captopril 25 Milligramm, zweimal pro Tag, einmal morgen, einmal Nacht. Und auch Diclofenac bei Bedarf, glaube ich. Ja, als vor OPs, sie wurde einmal Knieoperationen gehabt. Wurde an Knie operiert, mit dem 18. Lebensjahr ohne Im Komplikation. 18. Lebensjahr, okay. Ja, am 18. Lebensjahr. Keine Allergien und Unverträglichkeiten bei der Patientin bekannt. Ja, Noxen-Geschichte. Nikotinabusus, ein Packung pro Tag seit 30 Jahren, wir können sagen 30 Packung Jahr. Alkoholkonsum 2 bis 3 Gläser Wein pro Woche, kein Drogenkonsum. Sie sei Hausfrau, sie sei verheiratet, habe 2 Kinder, beide sind gesund, familiär anamnestisch. Vater ist an Herzinfarkt gestorben mit 82 Lebensjahr. Na gut, dann ist er auch schon ganz schön alt Mutter geworden, la ja. ja Mutter ja es ist die Patientin hat mir unklare Informationen gegeben. Vielleicht Mutter leide an arterieller Hypertonie und Diabetes, aber sie war nicht sicher. Aber die Sie Mutter lebt habe noch. zwei. Die Ja, Mutter Mutter lebt lebt noch. noch. Ja, genau. Habe 2 Brüder, beide sind gesund, aber habe nicht so viel Kontakt. Was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, eigentlich, es kann Ulkusventrikuli sein. Ja, Differentialdiagnostisch, was kann es sein? Reismagen, Syndrom Reizdarm, Nochmal, bitte. auf Reizdarm. Reizdarm. Irritabelkolon-Syndrom. Auf jeden Fall, wir müssen Akutkoronarsyndrom ausschließen. Was müssen wir ausschließen? Akutkoronarsyndrom. Ein akutes Akutes Koronarsyndrom Koronarsyndrom. Okay, ja. ausschließen, auf jeden Fall. Ja, auch Aber kann. worauf deuten denn die Symptome eigentlich am deutlichsten hin? Ja. Gibt es Melena? Genau, und sie hat Auch auch blutig erbrochen. Hämatemesis? Ja, Hämatemesis. Ja, es ist ein Problem mit Gastrointestinalsyndrom, Ja. Gastrointestinalsystem. Ja, es Aber also kann. wahrscheinlich ja eher nicht unten im Darm, ne, sondern Ja. eher weiter Ja, oben. genau, Ne? Magen, ja, es ist auf jeden Fall Magen, weil es ist Melena, ha? Ja, nicht Genau. Hämotyrosis, ja, Gut, was machen Hämatemesis. Sie diagnostisch mit der Patientin? Ja, körperliche Untersuchung, stationäre Aufnahme, sofort stationäre Aufnahme, kann eine Blutung sein, Eine Magenblutung akute sein, Blutung sein? Ja, ja. genau. Ich bin nicht Und sicher, ob wir wonach gucken Sie müssen. als allererstes? Wonach gucken Sie als allererstes? Die Patientin hat starke Schmerzen, ist ein bisschen schlapp. Sie Ja, so vermuten nach möglicherweise auch ein akutes EKG. Koronarsyndrom. Ja, Ja, ein genau. EKG. Ich möchte so nach Ja, ein Vitalparameter, EKG EKG. durchführen, Vitalparameter. Ja, genau, Vitalparameter. Ja. Und Und ich dann bin machen nicht Sie sicher. körperliche Untersuchungen weiter. Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Bauchuntersuchung, Auf alle Fälle, Bauchultraschall. ja. Was machen Sie da? Ich bin nicht sicher, Ja, Sie vielleicht fangen gibt aber es ja nicht gleich eine. damit an. Sie machen doch erstmal eine körperliche Untersuchung. Das heißt, als erstes mal benutzen Sie Ihre Augen und gucken die Patientin an. Ja, genau. So, Ja, ja. Bauch abtasten. Ja, genau. Und? Inspektion, so eine Inspektion. Perkussion, Ja, Perkussion, Palpation, ja. Sie gucken, ob die wirklich Ödeme hat. ja, Ne? genau. Ja, Und Sie gucken, ob der ja. Bauch gebläht ist, ob sie Abwehrspannung hat. Ne? Also, gut, Ja, okay. genau, ja, genau, ja, es ist Bauchuntersuchung, es ist Murphy-Zeichen, wie kann man sagen, in Deutsch, Auskultatorisch, meinen Sie, oder was? nein, Zeichen, ich meine, ja, auch Murphy-Zeichen und Murphy-Zeichen, ja. Mark Burney, auch Quartzius. Quarius, so Sachen, diese, ja, für Ah, Gallenblasen. okay. Wie kann Gut, man sagen? Quartzius. Entschuldigung. Quarius, wieso ist so schwierig zu sagen? Ja, Okay, es ist. ich kenne die Untersuchung nicht, aber Sie werden recht haben. Ja. Gut. Ja. Und Sie haben der Patientin, glaube ich, auch schon gesagt, Sie wollen einen Ultraschall machen, ne? Ja, genau. Bauchultraschall. Ja, gut. Und was machen Sie labortechnisch? Labortechnisch, ja, auf jeden Fall Blutbild, Hm? Kardiakenzymen, Mhm. und Nierenparameter, natürlich Enzymparameter. Und was erwarten Sie im Blutbild? Eigentlich hier ist Blutbild ist sehr wichtig, kann Hämoglobin eher niedrig sein wegen Das wollte ich Blutung. hören, ja. Das würden Ja, wir auch erwarten, ne? Ferritin. Ferritin. Auch wir können gucken. Pankreaszellenenzymen, Pankreaswerte, ich Ja, glaube. ja. Auch Blutzucker. Es ist auch wir Ja, können stimmt. messen. Ja, gut. Also großes Labor, großes Programm. Und Ja, dann Crossbreed. haben Sie selber schon gesagt, als technische Untersuchung, was würde man da machen? Technische Untersuchung, Sie meinen Sie bildgebende Verfahren? Ja. Ja, ich bin nicht sicher, Gastroösophagogastroidoskopie Ja, sollen wir klar. durchführen oder nicht, weil eine Perforation kann sein. Oder Ach für so, ja. die Ja, dann muss man vom Befund abhängig machen, vielleicht auch, was der ist ein. Ultraschallbefund hergibt. Ne? Ja, Ne? Ultraschallbefund und ja, Blutbild, Ultraschall, nicht Mhm. invasiv Techniken, es wäre besser vielleicht. Mhm. Und auch, ja, auf jeden Fall gastroenterologische oder gegebenenfalls chirurgische Konsum. Ja, genau. Gut, ja, dann bin ich gespannt. Machen Sie eine angegebene Untersuchung und informieren Sie mich über die Frau Kehl. Und dann schauen wir nachher nochmal zusammen nach der Patientin, ja? Okay? Ich habe Was gesagt, soll ich machen also jetzt? wir beenden jetzt unser Gespräch. Schauen Sie nach Aha, der Patientin, halten Sie mich auch im ja. Laufenden Aha, natürlich, und natürlich wir mache ich, besuchen Frau Kehl ja. nachher noch in ihrem Zimmer, wenn sie die Untersuchungen durchgeführt haben. Alles klar. Ja, natürlich, auf Gut, jeden Fall. ja. Ja. Alles Dankeschön. klar. Ja, möchte jemand noch was dazu sagen? Ja, Entschuldigung, Ja? woran liegt der Husten? Woran liegt der Husten des Patienten? Das weiß ich auch nicht so genau. Möglicherweise hat sie tatsächlich doch so einen kleinen Reflux Oder? Ja. und Sie hustet deswegen, aber hat es nie so registriert. ist Ne? Raucherin eigentlich, aber. Stimmt, ja, sie raucht natürlich, klar. Ja, Papa wusste nicht seit 6 Wochen. ja, Ja, seit unproduktiv. 6 Wochen, aber dennoch. Ja, vielleicht hat sie es vorher nicht registriert, ne? Ja, gut. Raucher sind ja eigentlich immer kerngesund nach eigenen Aussagen. Die haben ja nie irgendwelche Beschwerden durchs Rauchen. Ja, gut. Ja, also was mir aufgefallen ist, Sie sprechen unheimlich schnell. Man hat ein bisschen Schwierigkeiten, Ihnen zu folgen, Frau Doktor. Ja, Ah Sie ja, haben was es soll ich machen? gemerkt. Ja, wirklich, ich weiß nicht. Sie haben gemerkt, ich habe ein paar Mal nachgefragt, weil ich wirklich nicht verstanden habe, was Sie von mir wollen. Ja, Ja, genau. und also sowohl als Patientin als auch nachher als Ärztin konnte ich manche Sachen nicht gut verstehen. Ich glaube, Sie können eigentlich, also Sie beherrschen die Sprache ganz gut. Nur, wie gesagt, es geht irrsinnig schnell. Ja? Versuchen Sie, ein bisschen Tempo rauszunehmen. Ja? Was mir auffällt, dass der Satzbau manchmal ein bisschen holprig ist. Diese berühmte Geschichte, dann ich mache das und das. Oder ja, so die Reihenfolge stimmt manchmal nicht ganz. Aber ich würde sagen, das können wir vernachlässigen. Wo ich wirklich irritiert war als Patientin, das war die Frage nach dem Taubheitsgefühl oder nach einem Kribbelgefühl. Das würde man ja am ehesten erwarten. Was weiß ich, in den Extremitäten, oder? Also Nein, sonst. eigentlich. Bitte? Ja, Akut-Koronarsyndrom. Ja, in Akut-Koronarsyndrom Nein, manchmal nein. Ich Taubheitsgefühl. denke, diese Frage ist nicht wirklich genug. Ist nicht genug. Ja. Ja, Was meint, man muss das. diese Patientin ist Nicht nötig. nicht nötig. Die Frage ist Nötig. nicht nötig, meinen Sie, okay? Ja, nicht nötig, ja. Ja, also was weiß ich, ein Kribbelgefühl habe ich natürlich bei Durchblutungsstörungen. Ja, oder ein Taubheitsgefühl oder bei Nervenläsionen. Ja, Ja. aber davon ist hier jetzt ja gerade nicht unbedingt auszugehen. Ja, insofern, ja, würde ich auch sagen, ist das jetzt hier nicht so richtig. Wie wahrscheinlich, das kann wahrscheinlich Dr. Gündes am besten sagen, wie wahrscheinlich ist das mit dem akuten Koronarsyndrom bei dieser Symptomatik? Die Patientin Risikofaktören gibt es. Epigastrial Schmerzen, Zunehmen, Frauen 1, 67 Jahre, 2 Epigastrial Schmerzen, 3 und Raucher. Ja. Deswegen denken wir immer akut Koronarsyndrom bei der Frauen. Und danach andere Differentialdiagnoz denken. Aber nur Okay. Differentialdiagnoz. Nur Ja, Differentialdiagnoz. okay, gut. Also würde man zunächst, also aber schon sich kümmern um diese potenzielle Blutung. Ja. Ne? Ja, da Ja. war also die Frau Dr. Dönl schon richtig auf dem Weg. Gut. Ja. Diese Simülation immer aynı Ferdaktdiagnoz denken müssen, aber normalerweise im Alltag nicht diese, weil diese Patient Ulkus Perforasyon und Inferior Myokard Enfarkt zusammen eine Diagnose möchte mir stellen. Sie meinen, er könnte auch beides haben. Ja, beides, aber manchmal nicht immer. Okay, aber Deswegen erstmal eine Ferdaktdiagnoz, peptikulkus perforasyon, ja. Differentialdiagnoz, akut test koronarsendrom, Pankreatitis, Gallenstein und so weiter. Ja, okay, gut. Ja, Frau Doktor, Sie sind immer wieder weg. Kommen Sie doch mal wieder zu mir. Ja, können Sie mit den Infos was anfangen? Wann haben Sie Ihre Prüfung? Wann 15. haben Sie August. Ihre Prüfung? 15. August. 15. August. 15. August. 15. August. Ah ja, okay, gut. Ja. Ja. Ja, also ich kann Ihnen im Augenblick nur den Rat geben, nehmen Sie ein bisschen Tempo raus. Ja, Ja, dann kann man Sie danke. besser verstehen. Ja, Aha. ist nicht so leicht, wenn man sich das angewöhnt hat. Und aber es wäre hilfreich. Ne? Es wäre hilfreich. Ja, Und genau. Ich ansonsten, spreche sehr schnell immer. ja, und aber es würde Nachfragen verhindern. Und Sie haben das gemerkt, ich habe manchmal direkt gleich interveniert und habe gleich gesagt, hey, das verstehe ich nicht. Oder also das waren dann die Stellen, wo Schwachstellen sind. Ne? Da habe ich dann gleich korrigiert. Gut, dann sind wir für heute, würde ich sagen, soweit. Ja? Ja, danke schön.